Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja Leute, schon wieder Nacht und wir sind schon wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, freie Themennacht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ruft ganz einfach an, kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist 15 Jahre alt und sie heißt Princess. Stimmt das? Hallo? Ja. Ist das ein Kosename? Nein, das ist mein richtiger Name. Ein richtiger Name. Sehr schick. Ja. Princess. Also Princess, um was geht's? Ja, ich habe ein Problem. Ich habe eine sehr gute Freundin eigentlich. Und sie war ein Jahr mit ihrem Freund zusammen. Mhm. Ja, und dann war halt seit 2 Wochen Schluss. Und dann habe ich mit ihrem Freund geschlafen gestern. Also es war aber schon Schluss zwischen den beiden. Ja, aber ich weiß halt noch, dass sie total viel für ihn findet und sie hat mir auch noch die Ohren voll geheult und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Wie kam es denn dazu, dass du mit ihm geschlafen hast? Ja, weiß nicht. Wir saßen so hier bei mir im Zimmer und so. Wie kam es überhaupt, dass er dich besucht hat? Ja, wir haben halt vorher telefoniert und so, war ganz nett und so. Hat er dich angerufen? Ja. Also von ihm ging der erste Schritt aus? Ja, und da haben wir telefoniert und so, haben wir halt beschlossen, dass er zu mir kommt und so. Ah, und dann saßen wir jetzt erst auf meinem Bett und so, ja, hat er mich geküsst und so, ja. Und wie das dann so kommt, ne? Ja. Eins kommt zum anderen und plötzlich ist es passiert. Ja, das Problem ist groß. Das Problem ist groß. Hast du den Eindruck, dass er nur so eine schnelle Nummer haben wollte? Oder hast du den Eindruck, dass der an dir interessiert ist, sofern man das sagen kann? Also jetzt im Nachhinein habe ich den Eindruck, dass er nicht wirklich in mir interessiert ist. Also nicht wirklich interessiert ist? Nee. Nee, sondern Sex wollte? Ja. Und du? Wie ist es bei dir mit dem Gefühl? Ja, ich meine, ich wollte 5., 6. Klasse, wollte ich schon was von ihm und ja, es kam dann halt jetzt wieder hoch. Ach so, du warst schon mal in ihn verliebt? Ja. Dann aber kam die Freundin und hat ihn dir weggeschnappt, mehr oder weniger? Ja, und dann habe ich halt gedacht, ach, jetzt hat sie den, jetzt vergiss ihn. Ja. Das hat auch eine Zeit, das hat das Jahr echt super geklappt und so, nur jetzt ist das... Also ich finde erstmal ganz, ganz wichtig, dass du jetzt schon so geblickt hast, dass der eigentlich von dir gar nichts will, sondern dass das um Erotik und um Spaß ging. Das ist schon mal wichtig, damit du dich vielleicht nicht zu sehr da reinsteigerst und dann auch nicht zu sehr traurig wirst, wenn das nicht funktioniert. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, du hast auch noch das andere Problem. Soll ich das jetzt meiner Freundin erzählen oder soll ich es nicht erzählen? Nein, das Problem habe ich nicht so wirklich, weil ich weiß, dass ich es ihr erzählen muss. Ah, ja. Nur ich weiß nicht, wie ich es ihr beibringen soll. So. Das ist das Problem. Man hätte ja sagen können, okay, schwamm drüber, ich sage nichts, er sagt auch nichts und wir tun so, als wäre nie was passiert. Die Variante kommt gar nicht in Frage. Ja, weil das Problem ist, wir leben hier in einer Kleinstadt und... Du meinst, das kommt dann doch irgendwie raus und dann stehst du natürlich blöd da, wenn sie das über jemand anderen erfährt. Finde ich sehr einleuchtend und finde ich dann auch richtig, dass du es machst. Im Prinzip ist es ja auch nicht so ganz schlimm, weil die beiden ja nicht mehr zusammen sind. Das wird natürlich deiner Freundin wehtun, ist klar. Mhm. Aber es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn du es gemacht hättest, während die noch ein Paar sind. Ja. Klar, ne? Da müssen wir gleich drüber reden. So, jetzt sagst du, du weißt nicht, wie ich es ihr beibringen soll. Ja. Was für Möglichkeiten gibt es denn, außer in einer trauten Stunde es einfach auszusprechen? Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie ich ihr das erklären soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach zu ihr hingehen soll und sagen soll, ja, das und das ist passiert, bist du mir jetzt böse. Ich weiß einfach nicht, wie ich das machen soll. Ihr seid beste Freundin. Ja, nicht wirklich. Also wir kennen uns schon ziemlich lange, seit der Kindergartenzeit. Wir waren Nachbarin und so. Wie oft seht ihr euch so? Wir sehen uns jeden Tag in der Schule. Jeden Tag in der Schule. So. Ja. Da muss doch irgendeine Möglichkeit sein, dass man mal alleine sich zur Seite nimmt. Oder am Abend, am Nachmittag irgendwo, wo man auch alleine ist und das einfach anspricht. Ja. Ja, bloß das Problem ist, wie soll ich doch mit ihm besprechen, weil jetzt ist es ja bei mir so, dass ich was von ihm will. Also, es gibt zwei Probleme. Einmal, wie sage ich es meiner Freundin? Also, ich glaube, das ist nicht das. Ich glaube, das musst du ganz einfach machen bei der nächstbesten Gelegenheit, wo du mit ihr alleine bist. Und ich finde auch, dass du es relativ schnell machen solltest, denn wenn es durchsickert, dann stehst du wirklich ziemlich blöd da. Ne? Also nutze die nächste mögliche Chance und wenn es keine Chance gibt, dann sag ganz einfach, Mensch, pass auf, ich muss was mit dir bereden, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann setzt ihr beide euch zusammen und dann erzählst du es ganz einfach so, wie du es mir auch erzählt hast und auch, wie es dazu gekommen ist. Ja. So, das ist das eine. Das andere ist jetzt, du würdest ganz gerne noch was von dem mehr haben. Also du würdest gerne dich da mehr drauf einlassen, auf eine Beziehung. Ja. Weißt du, Princess, das Problem ist, wenn der das wirklich nicht will, wenn der für dich nichts empfindet, hast du natürlich null Chance und keine Karten. Ja, das ist mir auch klar, nur ich weiß es ja nicht. Aber du hast schon so einen Eindruck und da würde ich mich schon auf die Intuition verlassen, die du hast. Dennoch würde ich an deiner Stelle, wenn ich interessiert wäre, mich nochmal mit dem treffen. Nicht in die Kiste gehen, auf keinen Fall. Nein. Sondern mal einfach so ein bisschen reden mit dem, mal sehen, wie der so drauf ist und mal abtasten. Mhm. Ob dein erster Eindruck, den du hattest, dass der kein wirkliches Interesse an dir hat, ob der stimmt. Und wenn du beim zweiten Treffen, oder vielleicht kommst du sogar noch mal zum dritten Treffen, du den Eindruck weiter hast, dann geh auf Distanz. Weil sonst wirst du immer trauriger und es bringt nichts. Okay. Ist der in deinem Alter oder ein bisschen älter? Nee, ist in meinem Alter. In deinem Alter. Und geht auch bei euch zur Schule? Das heißt, ihr seht euch. In meine Klasse. In deine Klasse, weil siehst du ihn jeden Tag. Ja. Das ist das Problem. Das ist das Problem, ja. So, du musst dich ein bisschen mit dem Knaben noch beschäftigen. Ja. Ne, um wirklich abzuscannen, ob der ein bisschen interessiert ist oder gar nicht interessiert ist. Mhm. Und mach dir nichts vor. Wenn du den Eindruck hast, da ist nichts bei dem, dann lass ihn fallen. Weil du wirst sonst nur unglücklich und traurig. Okay. Wäre mein Rat. Und der andere Rat ist, so schnell wie möglich mit der Freundin reden. Damit ihr da stehst du auch besser da. Da kannst du dir auch besser in die Augen gucken im Spiegel und sagen, ich habe mich korrekt verhalten, ich habe es der Freundin erzählt. Okay. Ne? Ja. Alles Gute, Princess. Ja, danke schön. Toller Name, muss ich dir mal sagen. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke schön. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema, seitdem, was auch immer, seitdem funktioniert mein Sex wieder. So, da möchte ich von euch Geschichten hören, Vorkommnisse hören, Ereignisse hören, die bewirkt haben, dass euer Sex, der vielleicht ein bisschen eingeschlafen war oder irgendwie gar nicht mehr funktionierte, dass er dann plötzlich wieder funktionierte und dass es abging wie eine Rakete. Das ist das Thema morgen. Seitdem funktioniert mein Sex wieder. Heute Freitemennacht, Miriam, 28 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Miriam. Hallo. Was ist dein Thema? Also erstmal bin ich total überrascht, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Ja. Und mein Thema ist, dass ich am Samstag erfahren habe, dass meine Tochter gestorben ist. Die nicht bei mir gelebt hat, die am 4. Dezember 6 Jahre alt geworden wäre. Du hast am Samstag erfahren, dass sie gestorben ist? Ja, die hat bei dem Vater gelebt. Wann ist sie gestorben? Am Samstag. Am Samstag gestorben. An was ist sie gestorben? Also ich weiß, dass sie einen Herzfehler hatte, sie hat ein Loch im Herzen gehabt, aber es muss ein Unfall gewesen sein. Und das Schlimme ist, mir sagt keiner, was genau ist. Von wem hast du das denn am Samstag erfahren? Von der Tante von meinem damaligen Freund, also vom Vater. Die hat dich informiert, hat dich angerufen? Die hat mich informiert, so ungefähr. Ich denke, du solltest wissen, dass deine Tochter tot ist. Und aber hast du denn nicht sofort deinen Ex-Freund, also den Vater des Kindes, angerufen? Also es muss ja ein Unfall gewesen sein und es ist halt... Ja, Krankenhaus und mein Ex-Freund, wie gesagt, mit dem habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt, großartig. Ich habe, soweit es ging, mit meiner Tochter schon, soweit es ging und mir möglich war, bin ich hingefahren, beziehungsweise habe sie auch besucht. Sie weiß auch, dass ich ihre Mama bin und alles. Aber der Kontakt war nicht so eng zwischen euch beiden? Nein, also zwischen dem Vater und mir war der Kontakt seitdem überhaupt gar nicht mehr. Okay, aber zwischen dir und der Tochter war auch nicht so eng? Der war relativ eng, also für mich war das schon... Wie oft hast du sie gesehen? Doch so dreimal im Monat. Dreimal im Monat. Ja. Warum, um das noch vorab zu klären, warum ist sie bei dem Vater aufgewachsen? Warum hat sie da gelebt? Ja, das ist nicht ganz einfach. Das ist auch das Schlimme, was ich mir vorwerfe, dass ich hätte sie damals nicht durchbringen können. Das ist, hört sich alles ein bisschen naiv an, aber ich hätte es einfach nicht gepackt. Mhm. Ja, gut, das ist natürlich ein Grund. Und, ja, und er hatte einfach die Möglichkeit dazu. Und ich weiß auch, dass sie es bei ihm gut gehabt hat und alles. So, jetzt aber nochmal in die Nachricht. Da ruft eine Tante an und sagt, ich bin der Auffassung, du solltest wissen, deine Tochter ist tot. Ja. Klingt ja auch schon ziemlich bescheuert. Ja, ne? Das war ziemlich bescheuert, weil die ganze Familie mich ziemlich bescheuert fand. Und die hat auch gar nichts weiter erklärt, was passiert ist? Nein, sie hat nur gesagt, ich wollte dich in Kenntnis setzen, dass deine Tochter gestorben ist. Das ist ja unglaublich. Und dann stehst du am Telefon, dich trifft der Schock und Schlag und man lässt dich dann völlig alleine damit. Also ich muss auch ehrlich sagen, es hört sich für jemanden, der es nicht sowas niemals erlebt hat, auch blöd an, aber ich habe seit Samstag keine Minute die Augen zugemacht. Nee, das hört sich nicht blöd an, sondern ist sehr verständlich. Aber was nicht verständlich ist, ist, wieso, ich habe es gerade schon gefragt, wieso hast du da nicht sofort beim Vater des Kindes? Weil der nicht zu erreichen ist. Der ist nicht zu erreichen. Der war ja selber verletzt. Leicht verletzt. Woher weißt du denn oder glaubst du denn, dass es ein Unfall ist? Das ist mir gesagt worden. Das hat sie gesagt. Das hat sie gesagt. Ich habe natürlich gefragt, wie ist das passiert? Ich habe erst an einen schlechten Scherz gedacht, wirklich. Und so, ist schon Mittwoch. Ja, ich hatte ja auch schon mal am Freitag oder Montag angerufen, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Und das Schlimme ist, ich kann es keinem sagen, weil... Ja, ich meine, ich sag, heute ist schon Mittwoch und du hast immer noch keine Informationen bekommen bis ich heute. Ich weiß, dass am Freitag die Beerdigung ist. Woher weißt du das? Das hat die Tante mir, also die Tante von meinem damaligen Freund, die hat mir das gesagt. Mhm. Und hast du die nochmal angerufen? Ja, natürlich. Ich hab Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Mhm. Ich habe die Mutter von ihm angerufen und ich habe die Schwester von ihm angerufen. Und die alle geben dir keine richtige, konkrete Auskunft? Nein, also die Mutter hat mir dann letztendlich gesagt, dass am Freitag die Beerdigung ist und dass es natürlich okay wäre, wenn ich komme. Dass es okay wäre. Ja. Das heißt also, dass das Verhältnis, was du zu diesem Teil der Verwandtschaft hast, es ist ja nicht, sind ja nicht deine Verwandte, also zu diesem Teil der Familie deines Ex-Freundes, ist schlecht. Ist ganz schlecht. Die mögen dich nicht. Nee. Mhm. Weil ich ihn damals verlassen habe, aber das ist mir alles so egal, ob die mich mögen oder ja, nicht. Ja, das ist auch eine ganz andere Geschichte. Weißt du denn, wie schwer dein ehemaliger Freund verletzt Leicht. Ist? Leicht. Also ich weiß, dass er, nicht in Lebensgefahr schwebt oder sowas. Also das heißt, er hätte dich ja auch anrufen können schon dann. Hätte er machen können. Hat aber auch nicht getan. Nein, überhaupt nicht. Wann hast du das letzte Mal deine Tochter gesehen? Vor knapp 5 Wochen. Aber das ist auch eine lange Zeit. Wie kommt das, dass da so ein langer Zeitraum zwischen war? Weil sie in Bochum gelebt hat und ich halt hier in der Nähe von Kassel und... Mhm. Und ich hatte einfach nicht oft die Möglichkeiten, zumal ich, das ist ja das Schlimme, dass das von meiner Familie so gut wie keiner weiß, dass ich zu meiner Mutter nicht sagen konnte, gib mir mal das Auto, ich muss nach Bochum fahren oder so. Warum weiß denn in deiner Familie niemand, dass du ein Kind hast? Weil ich damals, als ich schwanger war, ich hatte zu der Zeit mit meiner Mutter oder mit meiner Familie nur telefonischen Kontakt. Ja. Und... ich habe mich nicht getraut, weil meine Mutter auch nach heutigen Gesprächen, ich weiß, dass sie das ganz, ganz schlimm findet, wenn jemand ihr Kind weggibt. Mhm. Und das ist einfach das kleinere Übel war zu sagen, ich habe es abtreiben lassen. Du hast deinen Eltern gesagt, das Kind ist abgetrieben worden. Meiner Mutter, meine Eltern sind ja getrennt. Deine Mutter und die Mutter weiß überhaupt nicht, dass es da ein Enkelkind gab. Nein. Gott, wie bist du denn mit der Lüge dann über die 6? Ja, das glaube ich. Aber es war nicht anders machbar. Ich hätte es ihr klar sagen können, meine Mutter ist eine tolerante und liebevolle Frau und Mutter und alles, aber... Aber? Das, ich weiß nicht, das wäre damals nicht gegangen. Weil du dich auch so geschämt hast, dass du das Kind hast abgeben müssen und auch Angst hattest, dass deine Mutter dann mit dir schimpft. Es war schlimm genug zu sagen, ich habe es abtreiben lassen, das war schlimm genug. Und ich habe gedacht, ich krieg das hin, dass ich sage... Jetzt sag uns doch mal, damit man das versteht, in welcher Situation du damals warst, dass du das Kind nicht betreuen, nicht aufziehen hättest können. Ich habe meinen Freund kennengelernt, das war in in einer Firma, die im Außendienst, also ganz blöd gesagt, würden heute wahrscheinlich die Leute Drücker dazu sagen. Mhm. Ich würde das nicht so sagen, weil ich in dieser Firma relativ gut behandelt worden bin, ja, und auch gut Geld verdient habe. Ja. Und da habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt und bin dann relativ schnell schwanger geworden, mhm, und durch das Umfeld, die haben alle gesagt, du kannst doch kein Kind großziehen und das geht nicht. Und dann sind wir beide von dieser Firma weg und haben gedacht, das geht schon alles. Mhm. Und dann ging es halt alles irgendwie nicht. Und dann haben wir uns halt geeinigt, weil ich einfach wusste, dass er dem Kind ein guter Vater, ja, sein würde. Aber warum ging es nicht? Du warst von der Firma weg, du hättest dir eine andere Arbeit suchen können später. Aber es ging zwischen ihm und mir nicht mehr. Mhm. Und dann ging gar nichts mehr. Und dann hat er mir ewig vorgeworfen, ich könnte das Kind nicht großziehen oder das hätte ich nicht gekonnt. Mhm. Das stimmt sogar, ich hätte es nicht gekonnt. Mhm. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass dich auch ein schlechtes Gewissen plagt. Natürlich, ja. Ich denke mir dauernd, das wäre alles nicht passiert, wenn ich es verhalten hätte, ja, bei mir. Wobei, Miriam, das kann man nun auch nicht sagen. Wenn es ein Autounfall war, ist das ein ganz tragisches, schlimmes Unglück. Das hätte auch passieren können, wenn dein ehemaliger Freund sie mal zu sich nach Hause holt und unterwegs. Ich finde alles so bedrückend im Moment, dass du nichts weißt, dass man dich völlig alleine lässt. Dass am Freitag die Beerdigung ist, wo man sagt, da kannst du ja auch hinkommen. Ja. Wie planst du denn jetzt? Möchtest du? Wirst du da hingehen? Natürlich möchte ich da hingehen. Ich habe nur Angst, dass ich das nicht packe, weil ich niemanden mitnehmen kann. Es weiß aus deinem Umfeld niemand, dass du das... Nein. Auch keine beste Freundin, gar nichts. Ich habe eine Freundin, der könnte ich das erzählen, aber da habe ich es auch noch nicht erzählt. Ich kann niemanden mitnehmen. Wenn ich meine Viecher hier nicht hätte, ich wäre schon lange irgendwo runtergesprungen. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Mhm. Was machst denn du überhaupt? Hast du einen Beruf auch? Arbeiten? Ich habe einen Beruf, ich arbeite zurzeit leider nicht. Ich bin April bin ich arbeitslos. Mhm. Und hast viele Haustiere, das meinst du gerade mit Viechern? Ja, ich habe drei Tiere, ich habe einen Hund und zwei Katzen und... So Miriam, jetzt lass uns doch mal überlegen. Ich finde ganz schlimm, wenn man in so einer schlimmen Situation auch noch ganz alleine ist. Jetzt sag mir mal ganz ehrlich, dieses Verhältnis zu deiner Freundin, ist das ein gutes Verhältnis? Ein sehr gutes. Also du würdest sagen, das ist schon meine beste Freundin? Ja, so. Meine einzige Freundin. So, dann finde ich, das ist der allererste Schritt, dass du dich ihr so schnell wie möglichst morgen anvertraust und ihr das alles erzählst. Ich glaube, das ist schon mal ein bisschen eine Erleichterung für dich da. Ich habe halt Angst, dass sie dann auch sagt, warum hast du mir das nicht früher erzählt? Weil so, dann kannst du ihr das genau erklären, warum und wieso, aber du erzählst es ja jetzt. Und ich glaube, wenn man ein guter Freund jemandem ist, dann wird man auch das wertschätzen, dass du das jetzt sagst. Und die wird Nein, auch verstehen. Sie würde mir nie Vorwürfe machen, so, das weiß ich. Und die wird auch verstehen, in welcher Gefühlssituation du im Moment bist und wie schlimm es dir geht. Also wird sie dir beistehen. Ja. So. Das ist der erste Schritt, damit du jemanden hast. Dann würde ich sie bitten, an deiner Stelle, dass sie dich begleitet am Freitag, damit du da nicht alleine hingehen musst. Und diesen schweren Gang nicht alleine tätigen musst, vor allen Dingen auch noch, wenn da alle Leute sind, die gegen dich sind. Ja. Dann hättest du sie die nächsten Tage schon mal ein bisschen organisiert. Und dann wäre es natürlich auch sehr hilfreich, wenn endlich mal jemand dir die Wahrheit erzählen würde und genau erklärt, was da los ist. Das wird mir keiner erklären. Mhm. Und ich kann noch nicht mal offiziell Auskunft verlangen. Mhm. Aber du willst zu der Beerdigung und das ist ja auch richtig. Und das ist auch verständlich. Wäre das denn ein Modell, das, was ich gerade vorgeschlagen habe? Ja, natürlich. Ja. Ich habe den ganzen Tag heute schon überlegt, ob ich sie anrufe. Und ihr ruf sie an. Ich sag dir, wenn eine gute Freundschaft hält das aus. Und die wird dir das auch verzeihen, dass du nicht gesprochen hast bisher. Und die wird merken, dass du so Angst hast im Moment und dass es dir so schlecht geht. Das wär für die nächsten Tage. Ich möchte, dass du jetzt aber auch für die weitere Zeit, weil ich glaube, dass da so viel Verletzung und Traurigkeit in dir ist, ja, möchte ich, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch redest und der soll dir sicher auch mal, wird dir noch ein paar sehr gute Ratschläge und Tipps geben. Ja. Ja, Miriam, leg bitte auf und der Peter, so heißt mein Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Ja, alles vielen Dank. Auf Wiederhören, Miriam. Ja, tschüss. Peter. Hallo, 15 ja. Jahre alt. Stimmt, Hallo. Ne? 15? Ja. Stimmt das, ne? Ja, ich bin 15. Du bist 15. Was geht's denn, Peter? Ja, es geht um meinen Vater. Der war Arzt und hatte Selbstmord gemacht. Wann denn? Vor einem halben Jahr ist das her. Ja. Weil ich weiß auch nicht, warum das so war, aber er hat das irgendwie gemacht. Meine Mutter und meine Schwester wissen auch nicht, warum er das getan hat. Mhm. Weil er wurde in seiner Arztpraxis, da wurde er tot aufgefunden. Wer hat ihn gefunden? Irgend so ein Mitarbeiter von ihm. Mhm. Und meine Mutter, mir und meiner Schwester, uns geht seitdem richtig schlecht. Verständlicherweise. Ja. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was passiert ist bei ihm, warum er das gemacht hat? Er hat auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Nee, gar nichts. Wie hat er sich in das Leben genommen? Er hat sich mit einer Pistole in den Mund geschossen. In seiner Praxis? Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Papa? Das war ein sehr gutes Verhältnis. Und unsere Familie war eigentlich ganz gut. So, wir haben alle zusammengehalten und so. Und zwischen deiner Mutter und deinem Vater, gab es da schon mal Streitereien? Nee. Auch nicht? Kein einziges Mal. Also du hast eigentlich so eine schöne, intakte Familie mitbekommen und erlebt. All die Jahre. Ja. Wer hat dir denn diese schlimme Nachricht dann gesagt und mitgeteilt? Irgend so ein Mann von der Polizei. Dir? Oder? Ja, dir meiner Mutter, und ich hab's dann von meiner Mutter erfahren. Ach so. Weil meine Mutter, die ist dadurch auch alkoholabhängig geworden und hat dadurch ihren Job verloren. Sie war Krankenschwester. Innerhalb des halben Jahres ist das so schlimm geworden. Weil sie hatte auch einen Selbstmordversuch gemacht. Sie hatte sich die Pulsader aufgeschnitten. Danach? Ja, ein Vierteljahr danach. Und dann hab ich sie gefunden, bei uns in der Wohnung. Wie geht es deiner Mutter denn jetzt? Meine Mutter, die ist immer noch von Alkohol abhängig. Weißt du das, ob deine Mutter mal psychologische Hilfe aufgesucht hat, ob die bei irgendjemandem war, der ihr geholfen hat oder dass sie Hilfe gebeten hat? Nee, so beim Psychologen, glaube ich, war sie nicht, vielleicht im Krankenhaus, aber sonst weiß ich nicht, sonst hätte sie mir das ja erzählt. Ja. Wie ist denn jetzt so die Stimmung bei euch zu Hause? Die ist nicht so gut, weil meine Schwester, die weiß auch nicht weiter, weil die ist auch gerade bei mir. Und redet ihr denn sehr viel darüber, was passiert ist? Ja, wir unterhalten uns eigentlich fast nur über meinen Vater. Aber als du denn deine Mama gefunden hast, die sich die Pulse aufgeschnitten hat, das muss doch dann noch ein zusätzlich sehr schlimmer Schock für dich gewesen sein. Ja, ich dachte auch, sie ist tot. Ich habe einfach nur den Krankenwagen gerufen. Da hat der Arzt mir gesagt, dass sie nicht in Lebensgefahr steht. Und da war ich eigentlich höllisch froh. Nachdem deine Mutter dann wieder so zu sich gekommen ist, hat sie mit euch mal darüber gesprochen, hat das erklärt, warum sie das getan hat? Nee, sie meinte einfach nur, ich kann nicht ohne Vater leben. Und ich hatte auch schon mal gedacht an Selbstmord. Bloß meine Freundin, die Sarah, ich liebe sie über alles. Ich will nicht, dass sie das Gleiche mitmacht wie ich und meine Mutter und meine Schwester. Wie ist es denn bei dir? Ich gehe mal davon aus, dass du noch Schüler bist, zur Schule gehst. Ja. Kannst du überhaupt so richtig in der Schule konzentriert sein und mit bei der Sache sein? Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch nur schlechte Noten. Früher war ich eigentlich der Beste aus der Klasse. Ja. Und jetzt? Hallo? Hallo? Peter? Es ist die Leitung weggebrochen. Also wir versuchen es nochmal oder wir machen es so. Bitte an meine Regie, dass der Peter gleich von dem Psychologen zurückgerufen wird, weil ich glaube, dass da ja ganz dringend intensive Hilfe nötig ist. Also bitte an die Regie, dass sich sofort jemand um kümmert und die Leitung wieder irgendwie herstellt. Dann geht's weiter mit Adele. Adele ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, geht das jetzt? Hallo? Hallo. Gott sei Dank, ich dachte schon, der ganze Computer ist hier. Hallo Domian. Hallo Adele, guten Morgen. Guten Morgen. Du kannst mich richtig verstehen. Ja, ich verstehe dich richtig. Um was geht es bei dir? Es geht um meine 18-jährige Tochter. Ja. Ist etwas umfangreich, also ich fange jetzt mal einfach da an, wo ich es für richtig halte. Sie ist am 15. Juli für ein paar Tage verschwunden. Sie meldete sich dann am 15. nachmittags, also bevor sie verschwunden ist, bei mir auf dem Festnetz vom Handy aus, was relativ ungewöhnlich war, weil sie also nie Guthaben auf ihrer Karte hatte. Und wir hatten ein recht langes Gespräch. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war es etwas komisch. Aber ich habe darauf auch nicht gleich reagiert. Mhm. Was war denn komisch an dem Gespräch? Dass sie mit mir über Sachen sprach. Also es klang so, als wenn sie sich irgendwie für längere Zeit verabschieden wollte. Also das war seltsam, dass man es am Telefon machte, wo man es eigentlich hätte so machen können. Ja, genau. Irgendwie kam er dann aber auch im Nachhinein erst. Mhm. Und dann ist sie ein paar Tage verschwunden, sagst du? Dann ist sie ein paar Tage verschwunden. Ich habe dann natürlich versucht, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Ja. Was natürlich recht schwierig ist mit 18. Also wenn Also ich hatte da so gut wie keine Chance. Wie viele Tage war sie weg? Bis Donnerstag dann, also 15. war der Montag, ja genau, bis Donnerstag. Und dann meldete sie sich. Ja. Ich sag, Claudia, meine Tochter ist Claudia, wo bist du? Ja, Mama, mir geht's gut. Ich bin so in einer Gruppe drin. Und wir arbeiten für den Bund der Deutschen Tierfreunde. Mhm. Ich habe dann durch Gespräche herausbekommen. Und weil ich sie danach auch also relativ schnell zweimal besucht habe mit Bekannten und Verwandten, herausbekommen, dass die so wie eine Art Rückerkolonne arbeiten. Also eben, du hast sie dann da bei denen besucht? Ich habe sie da bei denen besucht, genau. Sie hat vorher bei dir in der Wohnung, bei euch in der Wohnung gewohnt? Nein, hat sie nicht. Ach, sie hat eine eigene Wohnung schon? Ja, sie hatte ihre, es gab mit meiner Tochter also Probleme vorher schon. Okay, nur damit ich das einschätzen kann, sie hatte eine eigene Wohnung. Sie hatte eine eigene Wohnung, aber auch erst seit kurzem. Sie hatte vorher zwei Beziehungen, die aber auch daneben gegangen sind. Okay. Dann hatte sie eine Wohnung und dann... Dann hast du sie besucht. Genau, dann habe ich... Wie weit entfernt wohnte sie da? War sie da aktiv? Es waren so in etwa 60, 70 Kilometer. Mhm. So, und du hast den Eindruck gehabt, dass das so eine Art Rückerkolonne? Ja, genau. Also wir haben sie dort besucht mit meinem Bruder, der ist mit gewesen und er hat einen Freund, der ist bei der Kripo. Ach so. Ja, und den haben wir dann mitgenommen und ganz einfach, um sie zu besuchen. Konnte sie eigentlich so wegbleiben? Sie konnte überhaupt nicht wegbleiben, das ist mir aber alles im Nachhinein dann erst klar geworden. Was war sie oder ist sie Schülerin oder macht sie eine Ausbildung? Nein, sie hat ja ihre Ausbildung quasi geschmissen aus bestimmten... Es ist ja so, dass meine Tochter ein Problem hat. Sie lügt. Also sie hat wirklich eine Art Zwangsneurose. Sie war in Therapie, hat die aber immer wieder abgebrochen und hat sich immer so, ja, sagen wir mal, immer so ihre eigene Welt aufgebaut. Okay, also, dann frage ich jetzt nochmal, als sie abgehauen ist zu dieser Drückerkolonne, war sie da arbeitslos oder war sie da noch... Sie hatte Arbeit. Sie hatte Arbeit. Zu dem Zeitpunkt Arbeit. Also sie konnte gar nicht so ein paar Tage einfach wegbleiben ohne... Sie konnte eigentlich nicht, nein. So, jetzt seid ihr da hingefahren. Ihr, dein Bruder und der Bekannte, der bei der Kripo ist. Ja, der Lebensgefährte von meinem Bruder. Ja, was war jetzt euer Eindruck? Also, wir wurden dort dann erstmal von, wie viele Jugendliche waren drin, so 20, von einer Art Unterchef, kann man sagen, der Oberste war nicht da. Mhm. Und von dem wurden wir da erst einmal empfangen, sagen wir mal so. Wir bekamen einen Kaffee angeboten und wir haben dann Fragen gestellt. Mhm. Ja, was macht ihr denn und für was arbeitet ihr und wie geht das hier? Und ja, ich habe dann auch gezielt, weil ich den Eindruck hatte, daraufhin gefragt, müssen die denn eine gewisse Anzahl an Anträgen am Tag bringen? Also die machen das so, dass die in Fußgängerzonen gehen und am Tag eine gewisse Anzahl an Mitgliedern werben müssen. Mitglieder für... Für diesen Bund der Deutschen Tierfreunde. Mhm. Und dann, wo er dann merkte, worauf ich hinaus will, sagte er gleich zu mir, ganz prompt kam die Antwort, wir sind keine Drückerkolonne und keine Sekte. So, jetzt sind einige Wochen und Monate vergangen. Ja. Wie ist der Stand der Dinge heute? Ist sie da immer noch bei? Nein, der Stand der Dinge ist, dass sie mich jetzt am Sonntag anrief. Auf dem AB, ich war kurz nicht da. Mhm. Mama, du wirst dich freuen, ich bin da jetzt raus, ich habe das alles eingesehen, also ich rufe dich später nochmal an. War es eine Sekte? Ich war eher so wie eine Drückerkolonne. Ich habe das nie richtig herausbekommen. Drückerkolonne kenne ich nur so den Begriff, dass Leute durch die Hausflure ziehen, ja, und Zeitungen genau, verkaufen und sowas. Ne? Also ich habe das jetzt nur so für mich jetzt so, weil die so arbeiten. Ja. Also weil die auch diese Leute, die da drin sind, die Jugendlichen, und es sind alles ziemlich gestrandete Existenzen, dass sie die auch massiv unter Druck setzen. Also das Ganze fing Mitte Juli an. Ja. Dann war sie sehr lange bei diesen Leuten. Ja. Und jetzt hat sie angerufen und hat gesagt, ich bin nicht mehr dabei, ich habe es eingesehen. Ja. Und du weißt aber nicht, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. Und wo ist sie? Sie ist jetzt, möchte ich jetzt so nicht sagen, aus Schutzgründen, weil man sie jetzt bedroht hat. Sie hat wohl in einer Fußgängerzone zwei junge Leute kennengelernt, sie und noch ein anderes Mädchen. Die haben sie angesprochen, ihr seid ja ganz nett, lass uns doch abends mal weggehen. Gut, das klappte nicht, weil sie durften ja nicht weg. Dann haben die aber nachgebohrt und nicht locker gelassen. Und die haben deine Tochter da rausgeholt? Genau, und die haben sie dann also Sonntagnacht rausgeholt. Verstehe. Also eine ganz mysteriöse Sache. Ja, genau. Wir wissen nicht genau, was das ist. Wir hatten gestern das Thema Sekten. Vielleicht ist es ja sogar irgendeine Sekte. Man weiß es nicht. Genau. Aber ich kann schon gut nachvollziehen, dass du in großer Sorge bist als Mutter. Die Tochter ich muss sagen, das waren jetzt die letzten Monate. Es war mehr tief wie hoch. Also sie hat durch diese Aktion hat sie jetzt ihre Arbeit verloren. Ja. Durch diese Aktion, wie ist das mit der Wohnung? Finanzierst du die weiter von ihr Zimmer, oder wie geht das? Nein, sie wird jetzt erstmal dort. Also sie ist jetzt quasi erstmal dort aufgenommen worden. Es läuft erstmal über diese beiden. Nee, ich meine die Wohnung, die sie verlassen hat. Ach so, Juni. Die sie verlassen hat, ja, das ist ja auch so ein Ding, die musste ich auflösen. Die musstest du auflösen. Und du hast natürlich jetzt permanente Angst, dass die Tochter weiter auf irgendwelche schiefe Bahnen oder irgendwelche Milieus abrutscht. Ja, sie hat ja auch schon Drohungen bekommen jetzt. Ne? Sie hat ja mit diesem einen Herrn gesprochen. Lasst mich in Ruhe, ich bin da raus, ich möchte nichts mehr von euch, lasst mich einfach in Ruhe. Dann hat der zu ihr gesagt, wenn ich dich auf der Straße erwische, dann wird es was setzen. Und ich weiß auch, dass der handgreiflich wird. So, jetzt ist er, positiv ist ja schon mal, dass sie da raus ist. Ja, natürlich. Ne? Positiv ist, dass sie bei Leuten ist, denen du auch vertraust. Ja, ich denke mal. Ich werde sie auch am Sonntag jetzt besuchen. So, das ist, finde ich, jetzt ganz wichtig. Ja. Da wollte ich gerade darauf hinaus, dass du persönlich Kontakt mit ihr aufnimmst. Ja, natürlich. Und der Freund von deinem Bruder, der ist ja nun bei der Polizei. Ja. Kann man denn über die Polizei, über eine diskrete Verbindung zur Polizei, nicht dem Mädchen auch noch helfen und es da rausziehen oder es beschützen oder irgendwas machen? Ja, das habe ich schon alles versucht und ich habe so den Eindruck, ich laufe da ziemlich stumpf. Also, man muss es ihnen alles nachweisen und meine Tochter hat vor, eine Anzeige zu machen. Und dieses andere Mädchen auch, also unabhängig voneinander. Und der Freund von meinem Bruder hat mir geraten, dass ich auch eine mache. Also unabhängig voneinander. An diese Kripodin-Stelle dort. Das werde ich machen. Das Problem ist, dass die Claudia mir gesagt hat, es sind auch drei Personen drin, die dort gerne raus wollen. Das heißt, man muss vorsichtig sein, dass man die nicht zu sehr verstehe. Und ich habe da gestern mit jemandem gesprochen und das ist momentan noch mein Problem, was nicht nur das natürlich. Die wollen dort gerne raus, aber sie wissen nicht wohin. So, ich würde Folgendes vorschlagen. Du fährst die nächsten Tage dorthin, sagst du. Ja. Ich würde vorschlagen, dass du vorher Kontakt aufnimmst mit dem Weißen Ring. Sagt dir das was? Ja, sagt mir was, ja. Da werden wir gleich dir die entsprechende Telefonnummer abgeben. Oh ja, das wäre nett, weil... Da bist du wirklich mit Leuten dann in Kontakt, die wirklich Ahnung haben und die in solchen Spezialfällen auch wissen, wie man sich am klügsten verhält. Ja, es ist auch so, ich habe noch eine 12-jährige Tochter und wir leben jetzt, die ist gestern nur ein bisschen zu spät gekommen und ich war schon... Verständlicherweise. ...hellauf, also schon wieder voll in Panik da. So, und dann würde ich gerne auch mit dir nochmal nächste Woche reden, wenn du da gewesen bist. Und dann erzählst du mir, wie das da abgelaufen ist. Ja. Jetzt beenden wir mal das Gespräch auf dem Sender. Wir rufen dich gleich nochmal an, das heißt mein Psychologe, und händigt dir die Nummer vom Weißen Ring aus. Ja. Und wirklich dringende Bitte, ruf dort an und lass dich genau beraten, wie ihr jetzt da in dem Fall weiter vorgehen sollt. Ja? Werde ich machen. Alles Gute, Adele. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Du hast eine tolle Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Okay, tschüss. 1.34 Uhr, 44 Sekunden, kleine Pause. 1.35 Uhr und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live. Das wird der Fernseher mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir eine Themennacht und morgen heißt das Thema: Seitdem funktioniert mein Sex wieder. Ja, darüber möchte ich mich gerne mit euch unterhalten. Über Vorkommnisse und Ereignisse, von denen ihr sagt, genau seit dem Punkt, seit dem Zeitpunkt oder seit dieser Aktion geht es bei mir wieder richtig ab und seitdem funktioniert mein Sex wieder. Das ist unser Thema morgen. So, jetzt bin ich verbunden mit Martin und Martin ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Martin. Um was geht's? Und zwar, es geht darum, meine Freundin, mit der ich jetzt über 8 Monate zusammen bin, die hat da so ein kleines Problem und zwar muss sie sich ständig übergeben. Und so langsam werde ich mit der ganzen Situation nicht mehr fertig, weil die muss sich übergeben? Sie denkt, dass sie das machen muss, weil sie dadurch zu dick wird. Aha, also sie erbricht, indem sie das herbeiführt. Ja, sie steckt sich den Finger Absicht. Mit Absicht. Sie steckt sich den Finger in den Hals. Das nicht nur einmal täglich, das also bis zu 2-3 Mal am Tag. Ja. Seit also praktisch nach jeder Mahlzeit. Ja. Ihr seid acht Monate zusammen, sagst du? Ja. Wann hast du es bemerkt? Vor circa 2 Monaten. Mhm. Hast du es bemerkt, richtig, allein, oder hat sie es dir irgendwie ein bisschen gesteckt und gestanden? Nein, also sie ging dann halt immer auf Toilette und so und die Wände, die sind ja nicht gerade dick bei ihr zu Hause. Mhm. Ja, und da habe ich das dann jedes Mal dann halt mitgekriegt und da habe ich jetzt mal gefragt, ob es ihr gut geht. Ja. Und dann ist er dann nach öfteren Nachfragen dann rausgerückt mit der Nase. Und wie hat sie das dann erklärt, was das ist und warum sie das macht? Ja, halt, weil ihre Figur nicht zu dem passt, wie sie gerne aussehen würde. Mhm. Sie findet sich selber praktisch innerlich hässlich und wie hast du darauf reagiert, als sie das so erklärt hat? Ich habe ihr dann gesagt, dass das überhaupt nicht stimmt, dass sie sich das nicht einbilden soll. Also du findest deine Freundin völlig attraktiv und sie ist attraktiv und nicht zu dick oder sowas? Nein, auf keinen Fall. Ich finde, die genauso sollte sie sein. Mhm, Und ja, das geht mir halt permanent ein bisschen auf den Keks. Kann ich gut verstehen. Und ich weiß nicht, was ich da mache. Und man macht sich ja als Freund dann auch Sorgen, ne? Ja. Es geht auf die Nerven und man macht sich Sorgen. Und ich habe auch versucht, mit ihr so weit zu reden, dass sie zum Arzt geht oder so. Und das möchte sie dann auch nicht, weil sie denkt, dass sie dann in so eine Kur muss oder so. Mhm. Und ihre Eltern dürfen davon halt nichts erfahren. Wer weiß das denn überhaupt jetzt außer dir? Wer weiß das noch? Eigentlich keiner. Auch keine Freundin von ihr oder eine enge Freundin? Nicht mal ihre beste Freundin. Nicht mal die beste Freundin. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann ja gar nicht entspannt mit ihr zum Beispiel essen gehen kannst. Ne? Weil ja, also, sie steht dann auf nach ein paar Minuten und erbricht es wieder. Nein, das geht nicht nach Minuten. Also sie ist schon zu Ende und na gut, ja klar. Und irgendwann, auch wenn wir dann irgendwo ausgegangen sind oder so und dann essen gewesen sind, dann halt, wenn sie zu Hause ist oder so. Mhm, also das ist nicht sofort direkt nach dem Essen. Ja. Du hast den Eindruck, dass sie das gar nicht so problematisch sieht, dass sie das tut? Nein, also sie sollte einfach nur aufhören, ich weiß, aber sie will das nicht. Ja, das meine ich damit. Also ich meine damit, sie findet das gar nicht so schlimm, dass sie das macht. Einerseits ja und nein. Also sie möchte ja aufhören damit, nur sie kann es nicht, weil der Wille einfach dazu fehlt. Mhm. Also ich glaube auch, Martin, dass deine Sorgen sehr berechtigt sind. Und das ist eine ernstzunehmende Erkrankung, Bulimie nennt man das, Brech- und Magersucht. Eine schlimme Erkrankung, wo manche Leute Jahre dran leiden, mit schlimmsten Folgen unter Umständen. Und die allermeisten schaffen das auch nur mit therapeutischer Hilfe, mit Hilfe eines Psychologen davon zu kommen. Du kannst sie nicht zu einem Psychologen mit Gewalt zerren. Das, ne? Das muss sie ja schon alleine wollen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du sie immer wieder darauf aufmerksam machst, dass das eine Krankheit ist, was sie da hat. Und dass sie selbst sich die Hilfe bei einem Arzt, bei einem Psychologen suchen sollte. Und man im Übrigen muss man nicht gleich in eine Klinik. Das kann sie auch ambulant machen, indem sie einmal in der Woche zum Beispiel zu einem Psychotherapeuten geht und mit dem darüber redet. Das ist wie ein Arztbesuch. Völlig harmlos im Prinzip. Sie sitzt eine Stunde da und unterhält sich mit dem. Und die beiden versuchen dann gemeinsam rauszukriegen, woran das liegt und überlegen Strategien, wie sie davon wieder wegkommen kann. Ja. Das müsstest du ihr versuchen, so nahe zu bringen. Dass sie sich ganz einfach auch mal informiert bei einem Psychologen, wie so eine Therapie aussieht. Also sie muss nicht unbedingt in ein Krankenhaus oder in eine Klinik. Ja, und davor hat sie halt die größte Angst. Eben, das kannst du ihr schon mal, das kann ich ganz klar sagen, das ist nicht nötig, das muss nicht unbedingt sein. Nein, sie möchte halt nur nicht, dass das irgendjemand draus ist. Nee, das ist ja, auch das kann man ja ganz geheim machen. Sie kann ja Kontakt zu einem Psychologen aufnehmen, so wie man zu einem Arzt geht. Und geht dahin und nur du erfährst es und sonst eben keiner. Aha. Das geht ja. Was ich dir noch anbieten kann, ist vielleicht dir die eine oder andere Adresse von einem Therapeuten zu nennen in eurer Umgebung. Dann kannst du ihr das schon mal hinlegen und dann kann sie entscheiden, ob sie dahin geht. Das wäre nett. Gut, dann leg du mal auf und mein Psychologe ruft dich gleich nochmal an und dann kriegst du die Adressen. Alles klar. Alles Gute. Viel Erfolg noch bei deiner Sendung. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. Bernd. 38 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Bernd. Ja, hallo. Grüß dich. Servus. Ja. Ja. Dein ich Thema. Hab, ein schönes Problem, muss ich sagen. Ein schönes Problem. Ja, ich habe ein schönes Problem. Ich habe eine Frau kennengelernt im Internet. Ja. Ist 15 Jahre jünger als ich. Ja. Und seit letzter Woche kenne ich sie. Ja. Allerdings nur über E-Mail und SMS. Ihr habt noch nicht geredet miteinander? Wir haben noch nicht miteinander geredet. Und ihr habt auch noch keine Bilder angeguckt? Doch. Doch? Sie hat mir zwei Bilder geschickt und ich habe ihr zwei Bilder geschickt. Gefällt sie dir? Bitte? Gefällt sie dir? Oh mein Gott, was für eine Frage, natürlich. Ja, du, hätte ja sein können, dass es ein böses Erwachen gab, als nein, sie... Nein, es ist schon Wahnsinn. Wenn das Bild denn stimmt, ne? Da gibt's das ja auch... Das ist mein Bedenken. Ja. Wir haben, also jeden Tag schicken wir uns SMS. Ja. Wir schreiben uns auch schon die tollsten Sätze. Ja. Ja. Die tollsten Sätze? Ja. Zum Beispiel? Schatz, Schmatzkuss und was so, weiß ich was alles. Tolle Sache. Ne, aber ja. Ich weiß halt eben nicht, und das ist mein Bedenken, weil ich habe vor 8 Monaten eine 9-jährige Beziehung beendet. Mhm. Und ich weiß halt eben nicht, ob das ernst ist. Ja, es gibt ja üble Tricksereien im Internet, also über diese Kommunikation, ja. Dass dann Bilder einem zugemeldet werden von irgendwelchen schönen Busenwundern oder tollen Frauen und dahinter versteckt sich etwas ganz anderes. Ne? Ja, wobei da muss ich natürlich jetzt sagen, das waren keine Busenbilder. Nee. Nein, das war es nicht. Das waren ganz normale Bilder. Ja. Angezogene Bilder. Ja. Waren es so Privatfotos? Das kann man schon mal sehen. Ja, also nicht aus einer Zeitung irgendwas rausgefunden. Nein. Was hält dich denn jetzt davon ab, Bernd, einfach mal vorzuschlagen per SMS oder per Mail, lass uns doch mal telefonieren, da wärst du schon mal einen Schritt näher dran. Ja, das ist halt eben... Um zum Beispiel auszuschließen, ich meine, man muss ja immer das Schlimmste denken. Ich will es dir nicht malig machen, man muss ja alles... Klar. Ne? Um erstmal auszuschließen, dass es vielleicht ein Typ ist. Sie hat mir ja schon ihr Handynummer gegeben. Ach so, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Und warum rufst du nicht an? Tja, das ist die Frage. Ich bin da ein bisschen ängstlich. Ich weiß es auch nicht. Aber was hast du zu verlieren? Ja, das stimmt alles. Eine Illusion vielleicht. Ja. Aber das ist dann auch okay, wenn... Aber wenn, das kann dann auch wehtun, ne? Ja, aber so dicht und eng ist es ja noch nicht. Je früher du dann aufgeklärt wirst, umso besser könnte man das auch verkraften. Wenn du jetzt noch ein halbes Jahr nur mit ihr schreibst und dann kommt eine üble Überraschung raus, dann ist es bitterer, finde ich. Jetzt ist das ja noch alles relativ frisch. Ich finde, du solltest relativ schnell mit ihr telefonieren. Wo wohnt sie? Wo wohnt sie weit entfernt von dir? Ja, also ich wohne direkt in Passau, also Stadtteil von Passau. Ja. Und sie wohnt in Stockach. Das ist am Bodensee. Wie viele Kilometer entfernt? Ja, das sind 300 Kilometer. Ui. Ja. Naja, aber du hast ein Auto? Ja, ich bin Fernfahrer. Ach, ja, dann ist es ja gar kein Problem. Hm. So, telefonieren, weiter sich beschnuppern per Telefon und dann ganz einfach mal einen Termin ausmachen, ein Treffen. Ja. So würde ich es machen. Was willst du jetzt auf die lange Bank schieben? Ne? Dadurch wirst du auch nichts erfahren und nicht klüger werden, wenn du es einfach nur verschiebst, das Problem. Ja, das ist schon richtig, ja. Ja. Da muss ich halt immer den Mut zusammenreißen. So genauso sehe ich das auch. Hat sie denn irgendetwas darüber gesagt, ob du ihr gefällst? Ja, hat sie gesagt. Hat sie gesagt? Ja, obwohl ich 15 Jahre älter bin. Naja. Also, das ist schon Wahnsinn. Ich meine, 38 ist ja kein Alter. Nee, sie hat auch selber gesagt, Alter steht ja nur auf dem Papier. So. Und du hast auch ehrlicherweise ein echtes Bild geschickt von dir. Ich habe von mir ein echtes Bild. Nicht von irgendeinem Adonis aus der Zeitung. Nein. Das würde mir nicht im Traum empfallen, weil was hätte ich denn davon? Gar nichts. Ja, also gar nichts. Dann würde es vielleicht zum Date kommen und... So, und dann steht sie da und beschimpft dich. Du Lügner, würde sie sagen. Ja, zum Beispiel. Nein, Bernd, also telefonieren und möglichst bald ein Treffen arrangieren. Werde ich machen. Alles Gute und toi, toi, toi. Ich wünsche dir noch viel Glück und weiter so. Dankeschön, tschüss. Danke, servus. Christina, 24 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Christina. Hallo. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mich vielleicht mit AIDS angesteckt habe oder mit irgendwas anderem. Woher kommt die Angst? Also ich muss jetzt mal kurz zur Vorgeschichte halt kommen. Ich war 6 Jahre lang mit meinem Freund zusammen, habe mich halt erst vor ein paar Wochen von ihm getrennt. Und die letzten Monate, da lief es halt einfach nicht mehr so gut. Und ja, ich hatte dann halt auch eine Affäre oder eine Zweitbeziehung oder wie man immer das halt nennen will. Ja, aber nur mit einem Typ oder mit mehreren? Nee, mit einem. Ja, und er hatte halt am Anfang halt auch noch eine Freundin. Und wir haben halt ganz klar vereinbart, halt wir beide, ich und mein Freund und er und seine Freundin. Und wenn ansonsten halt irgendwas, wenn jemand was noch mit jemand anderem haben will oder hatte, Moment. Dann klären wir uns auf jeden Fall darüber auf. Ach so, ich verstehe nicht. Also eher, damit meinst du nicht deine Ex-Beziehung, sondern die Affäre. Genau. Und die Vereinbarung betraf also dich und den Mann von der Affäre. Genau. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. Dann war es jetzt halt so. Hast du denn mit der Affäre ungeschützten Sex gehabt? Ja. Warum? Warum? Ja, sage ich ganz aggressiv jetzt. Warum? Okay, ich kann... Du bist eine Frau von 24 Jahren. Ja, ich weiß... Die alles weiß. Ich weiß, dass es halt auch immer besser ist, aber wir hatten halt die Vereinbarung getroffen. Und das war halt eigentlich nicht nur so wie so eine Affäre, so hier mal und da mal und so, sondern das war eigentlich schon sehr eng und sehr vertraut. Aber es war ein relativ fremder Mensch. Ein relativ fremder... Eigentlich nicht mehr. Wir kennen uns schon länger. Wir waren halt auch vorher gut befreundet, sehr gut befreundet. Und das war schon auf jeden Fall für mich so, dass es schon eine Vertrauensbasis hat. Okay. Erzähl mal weiter. Also es gab einen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihm. Worauf beruht jetzt deine Angst, du könntest dich eventuell infiziert haben? Also vor ein paar Wochen, das war kurz vor seinem Urlaub, er war vor kurzem halt 2 Wochen im Urlaub. Die Affäre? Genau, meine Affäre, ja. Vor ein paar Wochen, da hatte er mir dann erzählt, dass er halt irgendwie so ein Brennen hat beim Wasserlassen und er hatte halt auch so Ausfluss halt, so weißen Ausfluss und so. Und war dann auch beim Arzt und der Arzt meinte dann halt, ja, das wäre halt eine Blaseninfektion. Ja, okay. Ich habe mir halt nichts Schlimmes gedacht und so und wir haben dann auch noch, bevor er in Urlaub ist, nochmal miteinander geschlafen. Ja. Ja, und jetzt heute Abend erzählte mir dann halt, also wir haben uns halt kurz gesehen und er fragt mich dann halt so im Auto, also ich habe ihn nach Hause gefahren, fragt er mich halt im Auto so, ob ich denn sauer wäre, wenn er irgendwas anderes noch gemacht hätte. Ja, dann habe ich halt das nächste Mal gesagt, ja, kommt halt drauf an, wie und wann und überhaupt, ja. Genau. Und die Frage ist wann, ne? Ob das parallel zu eurer Zeit war. Ja, das stellte sich ja dann halt auch raus. Das war halt kurz, als wir das letzte Mal miteinander geschlafen haben, kurz davor hat er wohl noch mit einer anderen Frau geschlafen. Auch ungeschützt? Also er hat zu mir gesagt, er hätte ein Kondom benutzt, das aber dann gerissen ist. Ach ja, die übliche Version. Ja, ich meine, wie es auch immer war, ob er jetzt keins benutzt hat oder ob er eins benutzt hat und das dann gerissen ist, ich meine, auf jeden Fall hätte er mich vorher darauf hinweisen müssen. Absolut. Ich meine, er hat mir auf jeden Fall gesagt, dass er halt irgendwie so einen Ausfluss hat und so. Also es beweist, dass das vielleicht eine Nierenentzündung ist oder was auch immer. Aber ich habe mir ja nichts Schlimmes dabei gedacht. Ich habe gedacht, wenn er sowas hat, dann nimmt man halt Antibiotika und dann ist das wieder weg. Aber ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, dass er was mit einer anderen Frau hatte. Während er, habe ich das gerade richtig verstanden, dass ihr auch nochmal Sex miteinander hattet, ungeschützten Sex, als er infektiös war, als er diese Erkrankung hatte. Ja. Ja. Mhm. Ist wieder ein Beispiel, was du gerade erzählst, dafür, dass man sich eben nicht auf die Leute verlassen kann. Ne? Auch wenn man sagt, ah, den kenne ich ganz gut. Sondern dass man, kann man nicht. Das kann man vielleicht mit einer wirklich großen Liebe und einer festen Beziehung, da kann man das machen. Aber wenn alles so relativ unverbindlich ist, dann ist höchste Vorsicht geboten. Höchste Vorsicht. So, hast du denn irgendwelche Anzeichen, körperlichen Anzeichen? Ich hatte halt auch so ein Brennen beim Wasserlassen und ich war dann halt auch vor kurzem, war ich beim Frauenarzt. Mhm. Und der hat aber nichts feststellen können halt irgendwie, was jetzt großartig anormal wäre, hat dann halt auch gemeint, dass die Anzeichen halt auch für eine Harnwegsinfektion sprechen. Bei ihm? Ja. Und das hast du ihm so erzählt? Ja. Ja. Du weißt, dass ich kein Mediziner bin und das natürlich nicht beurteilen kann, aber aufgrund meines Laienwissens würde ich das so spontan auch sagen. Entweder hat er eine Infektion oder er hat sich irgendetwas, eine harmlose Geschlechtskrankheit geholt. Ich weiß es nicht, ich will das jetzt, weiß Gott, nicht ferndiagnostizieren. Kann es wirklich nicht. Sodass man da vielleicht jetzt nicht gleich an das Schlimmste denken sollte und muss. Also an AIDS. Naja, aber kann ich das gut verstehen an deiner Stelle, dass du da ein bisschen in Panik bist und würde dir auch raten, einen Test zu machen. Und dass dir das Ganze wirklich eine dicke, fette Lehre ist, ne? Dass du dich so nicht mehr verhältst. Dass du da einfach vorsichtiger bist. Hat er denn einen AIDS-Test machen lassen? Bis jetzt noch nicht, weil es war ja halt so, er hat heute erst einen Anruf von seinem Arzt nochmal bekommen, dass er da nochmal hin soll und hat halt für morgen einen Termin, dass das halt behandelt werden müsste. Mhm. Aber das war dann wohl die Sprechstundenhilfe am Telefon und was er jetzt genau hatte, hat sie sich halt gar nicht so groß geäußert. Mhm. Aha. Also ich finde, dass er auch an allererster Stelle jetzt mal einen Test machen sollte, um über sich Klarheit zu kriegen und vor allen Dingen auch, er trägt ja die Verantwortung. Ihr seid ja noch in Verbindung, ne? Oder wie habe ich... Ja, wir hatten jetzt halt die letzten paar Wochen nichts mehr, aber wenn das jetzt, wenn dieses Problem jetzt beseitigt wäre demnächst, was ich sehr hoffe für euch, würde diese Affäre weiterlaufen, oder? Das kann ich noch nicht sagen, weil ich da jetzt so mega enttäuscht bin. Ah ja, verstehe. Weil ich habe mich da halt wirklich drauf verlassen und es wäre halt wirklich so von meiner Seite auch gewesen, wenn ich irgendwas anderes gehabt hätte, das war ja so vereinbart dann. Und ich denke mal, gerade wenn man schon sagt, wir sind nicht fest zusammen und wir haben halt nur eine lockere Affäre, oder man war halt zum Teil schon mehr als eine Affäre, aber es ist halt alles relativ locker, dass man dann halt erst recht drüber reden kann, weil man ja eigentlich dem anderen keine Rechenschaft schuldig ist und nichts verheimlichen muss. Es ist ein eklatanter Vertrauensbruch, ne, der da passiert ist. Ja, so, du gehst zum Arzt, erklärst die ganze Geschichte, lässt dich beraten und lässt dann auch einen AIDS-Test machen. Mhm. So würde ich es vorschlagen. Je schneller, desto besser. Zumindest die Beratung erstmal. Ne? Ja. Alles Gute und toi, toi, toi. Ich glaube, ich denke nicht gleich ist an das Allerschlimmste, aber du musst es auf jeden Fall abklären lassen. Mhm. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke dir. Ciao. Kathi. Kathi, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Kathi. Guten Morgen. Und was geht's bei dir? Also eigentlich so ein bisschen ähnlich wie beim Bernd, hieß er, glaube ich, vor ein paar Minuten. Also auch jemanden kennengelernt im Internet und... Ihr lernt euch alle im Internet kennen. Kein Mensch ist mehr auf der Straße. Alle sitzen zu Hause vor ihren kleinen Kästchen und chatten. Ja, ist wahrscheinlich jetzt die neue Art, irgendwie sich einen Partner zu suchen. Keine Ahnung. Aber auch okay. Gut, also war eigentlich eher ein Zufall, also ich hatte ein bisschen Langeweile und wusste von einer Freundin, mit der ich also schon länger gesprochen habe aus Pretoria, dass sie mal irgendwie so einen Chat-Request aufgegeben hat und da haben sich dann irgendwie so 2-3 Leute gemeldet und da dachte ich, kannst du ja vielleicht auch mal machen und dann haben sich also ganz, ganz viele gemeldet und mein Computer ist also ständig zusammengebrochen. Wie sollen wir das mal erklären? Was ist denn ein Chat-Request? Ja, das ist, da kann man so eine Anfrage aufgeben oder kann sagen, okay, ich, eine Anzeige. Gerne mit, genau. Also, dass man sagt, okay, ich möchte mit jemandem sprechen, über dieses und jenes. Ah, ja. Und dann melden die sich bei dir zurück und dann kommt der Kontakt zustande. Und auf die Idee hatte ich eine Freundin aus Pretoria gebracht. Ja, mit der ich mich also immer unterhalte. Das ist ja lustig. Okay, ja, genau. Da hat sich jemand gemeldet dann bei dir? Nee, oder, nicht nur einer. Also viele natürlich. Ganz viele irgendwie. Ja, irgendwie habe ich mir dann, oder ist dann einer übergeblieben durch Zufall. Und ich habe dann mit dem geredet und, also wir haben um 11 Uhr abends angefangen und es war 5:30, als wir aufgehört haben morgens. Mhm. Und ja, wir haben dann irgendwann Fotos ausgetauscht und haben dann festgestellt, dass wir uns eigentlich so ganz gut leiden können. Mhm. Und die übliche Vorgeschichte so, ne, bei solchen Sachen. Ja, genau. Wo also, ist der Haken jetzt? Der Haken ist, dass er in New York ist. Ach du lieber Himmel. Mhm. Und du sitzt in Köln, in Deutschland? Ja, genau. Irgendwo in einer Stadt in Deutschland? Genau. Ja. Und das Problem ist dann eben auch, also er ist relativ ehrlich zu mir gewesen von Anfang an und hat gesagt, okay, ich hatte bis vor kurzem eine Beziehung und die ist zerbrochen, weil meine Freundin mich unter Druck gesetzt hat und gesagt hat, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, dann fängt sie was mit ihrem Arbeitskollegen an. Und das klingt doch auch schon mal ganz gut, also er ist frei. Nee, eigentlich nicht. Oder er ist frei, aber nicht wirklich. Also er hat schon noch Gefühle für sie. Und das Problem ist, dass er also... Aber du bist frei. Ich bin frei. Mhm. Und er kommt aus Bombay. Ach, er kommt aus Bombay? Er kommt aus Bombay. Lebt in New York? Genau. Hat noch ein bisschen Gefühle für die Ex-Freundin? Genau. Und jetzt eine Chat-Geliebte in Deutschland? Ja, richtig. Ach du lieber Gott. Was soll denn daraus werden? Ich habe keine Ahnung. Du musst nach New York ziehen. Ja, ganz tolle Idee. Du musst nach New York ziehen. New York wartet auf dich. Ja, ganz bestimmt. Nee, also das Ding ist einfach, dass er so von Anfang an gesagt hat, gut, also er hat noch Gefühle für sie und er fliegt also jetzt auch zu Weihnachten nach Hause und möchte da also auch nochmal ein klärendes Gespräch irgendwo. Sag mal dein Problem jetzt in einem Satz. In einem Satz? Ja. Dass ich nicht weiß, wie ich mit dem umgehen soll. Also ich meine, er hat jetzt in den letzten 2 Wochen 5 Stunden mit mir telefoniert, von seiner Seite her. Also das ist aber wirklich ganz im Ernst super kompliziert, wo man sich vielleicht gar nicht große Hoffnung machen kann, wenn man so weit auseinander wohnt und nicht steinreich ist, dass man ständig mit der Concorde hin und her chatten kann. Ja, ja, was hat das für eine Zukunft, für eine Perspektive? Eigentlich doch kaum eine, ne? Oder? Ja, das ist genau die Frage. Also jetzt eine ganz ernsthafte Perspektive für eine Beziehung hat es doch eigentlich nicht. Oder sehe ich das jetzt zu mies? Ich finde schon. Dann seht ihr euch vielleicht einmal im Jahr, dann besucht man sich mal. Und nee, also einmal im Jahr denke ich nicht. Also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ist, wenn er sich dann wirklich so entscheidet, dass er nichts mit seiner Freundin mehr hat. Also wir würden uns dann wahrscheinlich schon so 5-6 Mal irgendwie sehen. Oder. Ach, aber so weit sind wir ja noch lange nicht, ne? Nee, eben deswegen. Und die Frage ist ganz einfach, das Ding ist ganz einfach, dass ich im Moment nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Also es gäbe jetzt die Alternative zu sagen, ich mache das jetzt mal weiter. Und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Vielleicht trennt er sich ja wirklich ganz und es kommt dazu, dass wir uns irgendwann in New York oder in Deutschland irgendwo treffen. Oder du sagst, nee, das ist mir alles wirklich jetzt viel zu kompliziert. Ich durchtrenne das, ich kapp das und ich höre ganz damit auf. Ne? So mehr als ein Thema. Das Ding ist ja auch, dass ich ihn gesagt habe, okay, also ich müsste eigentlich sowieso mal irgendwie so einen kleinen Break machen und ich könnte nach New York kommen. Dann hat er gesagt, nee, also das ist zu kompliziert und das wäre dann auch zu hart für ihn. Und witzigerweise kam er jetzt selber mit der Idee, wenn er nach Bombay fliegt, über Frankfurt zu fliegen. Na wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, so macht ihr das. Er macht Zwischenstopp in Frankfurt. Ja. Und dann lernst du ihn mal kennen. Vielleicht hat sich das Problem dann sogar ganz von alleine gelöst, weil es gar nicht dein Typ ist, so richtig, wenn du ihn so erlebst. Aber das würde ich machen. Auf jeden Fall, nächster Schritt ist Frankfurt. Da lernt ihr euch kennen und dann gucken wir weiter. Vielleicht haut die Liebe dann so rein, dass du sagst, auf jeden Fall, ich bleibe am Ball und wie auch immer, es wird schon irgendwie klappen. Ja, Frankfurt ist angesagt, Kathi. Jetzt muss ich Schluss machen. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. In der Technik Gunter Papperitz. Thema morgen. Seitdem funktioniert mein Sex wieder. Ich möchte wissen, seit wann euer Sex wieder funktioniert. Ruft an. Ruft mich an, wenn ihr mir davon erzählen wollt. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet hier. Und um 1 geht's los. 1 Uhr Radio als Live. 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage ciao. Bis morgen.